Achte Lektion. Der Kranke. Er lag auf dem Sofa und stöhnte. »Rühr mich nicht an«, schrie er, als ich seine junge Frau ihm nähern wollte. Der Kranke sah schlecht aus. Am Morgen war es noch nicht so schlimm, aber jetzt wird es immer schlimmer. »Alles tut mir weh, alles«, jammerte er. »Soll ich den Arzt rufen?«, fragte die Frau. »Nein«, sagte er, »nicht nötig.« Die Frau machte sich die größten Sorgen. Seit sie ihn kannte, war er nie ernsthaft krank gewesen. Er hatte sich nie schlecht gefühlt. Manchmal war er ein bisschen nervös, hat manchmal schlecht geschlafen, aber sonst war alles normal. Und nun hatte er diese furchtbaren Schmerzen. »Ich muss doch den Arzt holen«, dachte sie. »In der Nacht kann es doch noch schlimmer werden.« Sie rannte zum nächsten Telefon. Das war in der Apotheke. »Darf ich mal schnell telefonieren?«, fragte die Frau aufgeregt. »Mein Mann fühlt sich nämlich furchtbar schlecht.« »Bitte schön«, sagte der Apotheker. »Hoffentlich nichts Schlimmes.« In einer halben Stunde war der Arzt da. »Immer noch dasselbe, Herr Doktor«, sagte die Frau. »Ich fürchte, es steht schlimm um ihn. Das Schlimmste ist, dass er sich gar nicht rühren kann. Er stöhnt und lässt mich nicht in seiner Nähe.« »Was soll das?«, rief der Kranke ärgerlich, als er seine Frau mit dem Arzt eintreten sah. »Beruhigen Sie sich«, sagte der Arzt und füllte seine Spritze. »Ich bin nicht krank«, tobte der Mann und warf seiner Frau böse Blicke zu. Mit vereinten Kräften gelang es endlich, dem Patienten eine Beruhigungsspritze zu geben. »Beruf?«, fragte der Arzt. »Sportfunktionär.« »Kein schlechter Beruf«, sagte der Arzt. »Seit wann haben Sie Schmerzen?« »Seit heute Morgen. Ich habe junge Leute von der Notwendigkeit des Sporttreibens überzeugen wollen. Und sie stießen dabei auf Widerstand? Ganz im Gegenteil. Die Jungen waren begeistert. Und sie zwangen mich, moralisch natürlich, selbst Fußball zu spielen. 2 Stunden lang, ohne Pause. Oh weh, meine Muskeln. Aha«, sagte der Arzt und packte seine Sachen ein. »Also nichts Schlimmes. Aber es ist schon recht schlimm, dass Sie als Sportfunktionär selbst keinen Sport treiben. Jedenfalls war der Anfang nicht schlecht, wie ich sehe.« Und er reichte dem Kranken das Rezept. »Täglich fleißig weiterspielen«, stand da geschrieben.